Erstes Kapitel: Evangelistenpsychologie. Soll die Zwei-Quellen-Theorie allen Stürmen der Kritik mit Erfolg trotzen, dann müssen vor allem die beiden Säulen sich als absolut standfest erweisen. Die Grundpfeiler der Theorie sind bekanntlich: erstens entweder A, das Markus-Evangelium unmittelbar, oder B, ein Ur-Markus, oder C, eine Grundschrift G, und zweitens eine Spruchquelle Q. Die Theorie behauptet einmal das Vorhandensein bzw. Vorhandengewesensein dieser beiden Quellen und zweitens das Bestehen von Abhängigkeitsverhältnissen zwischen den drei bzw. zwischen zwei synoptischen Evangelien und den genannten Vorlagen. Zweckmäßig beginnen wir eine Kritik der Theorie mit einer Begutachtung der Grundschrift. Die erste Frage, die wir aufwerfen, lautet: Hat denn eine Grundschrift überhaupt existiert? Gewiss, antworten sogleich einige Kritiker und versichern, G liegt noch heute handschriftlich vor uns. Die synoptische Grundschrift, so behauptet man vielfach, sei identisch mit dem kanonischen Markus-Evangelium. Unser vorliegendes Markus-Evangelium soll also nach dieser Ansicht den beiden anderen Synoptikern als Quelle gedient haben. Die Meinung, das Markus-Evangelium unmittelbar sei die später sogenannte Grundschrift und in seiner vorliegenden Gestalt von Matthäus und Lukas benutzt worden, wurde besonders in den Jahrzehnten nach Aufstellung der Zwei-Quellen-Theorie vertreten, unter anderem von G. Volkmar, C. G. Wilke, Bruno Bauer, in neuerer und neuester Zeit auch von W. Beischlag und J. Schmidt. Wir stellen die Frage: Kann das kanonische Markus-Evangelium eine der beiden Hauptquellen des Matthäus und Lukas gewesen sein? Die Frage ist in hervorragendem Maße philologischer Art, das heißt, ihre Beantwortung muss vorzugsweise mit den Methoden der literarischen Kritik gesucht werden. Praktisch besteht die Aufgabe darin, dass bis ins kleinste gehende literarische Vergleiche sprachlich-stilistischer Art zwischen dem Inhalt des Markus-Evangelium einerseits und dem Bestand des Matthäus und Lukas andererseits angestellt werden. Neben solcher philologischen niederen Kritik, die gewissermaßen den sprachlichen Rahmenbau begutachtet und eng mit ihr verbunden, bestätigt dann noch die höhere Kritik, die das Augenmerk auf die geistigen Qualitäten des Rahmeninhaltes richtet. Auf diesen beiden Ebenen wird so also auch unsere Kritik sich bewegen müssen. Nun braucht aber ein philologisch ungeschulter Leser nicht zu erschrecken. Der mühsamen philologischen Kleinarbeit sind wir nämlich zum Glück ganz enthoben, da diese notwendige Vergleichsvorarbeit oft genug und auch gründlich genug in den letzten 100 Jahren von Philologen und Theologen geleistet wurde. In hoch aufgetürmter Masse liegen heute die so fleißig gesammelten Vergleichsresultate philologischer Arbeit an den Evangelien vor uns. Es gilt nur, das Erarbeitete fruchtbringend zu verwerten. Es kommt also gar nicht mehr auf den Akt des Herbeischaffens von Vergleichsmaterial an, sondern nachdem das Material lückenlos zur Stelle ist, kommt alles darauf an, wie es beurteilt wird. Daher kann auch der philologisch ungeschulte Leser dem Gange unserer Untersuchungen ohne Stolpern folgen. Bei kritischen Untersuchungen hängt viel davon ab, ob sich möglichst viele oder gar alle einschlägigen Detailfragen zu einem Zentralproblem vereinigen lassen. Solche Art entstandene Zentralprobleme gleichen hohen Warten, von denen der Kritiker weite Überblicke tun und das jeweils problematisch Wesentliche erspähen kann. Man könnte auch umgekehrt sagen, aus der Entdeckung des problematisch Wesentlichen erwächst das zentrale Problem. Worin liegt nun wohl bei unserer Frage, kann das kanonische Markus-Evangelium eine Hauptquelle für Matthäus und Lukas gewesen sein, das problematisch Wesentliche? Ob das Markus-Evangelium Vorlage war, wird an der Art und Weise des Verfahrens bei der angeblichen Benutzung festgestellt werden müssen. Man wird studieren, wie der vermeintliche Benutzer, der Evangelist Matthäus oder Lukas, seine angebliche Vorlage behandelt hat. Indem so der Blick auf den Schriftsteller fällt, sehen wir plötzlich, dass in diesem Falle problematisch Wesentliche aufleuchten. Es ist uns nämlich klar geworden, dass hier Psychologie, Schriftstellerpsychologie betrieben werden muss. Und zwar nicht Psychologie des Verfassers im Allgemeinen, sondern spezielle Schriftstellerseelenkunde eines Urchristen. Aber auch jetzt ist das Wesentliche noch nicht voll erkannt und genau bestimmt. Denn die Begutachtung soll sich wiederum nicht auf einen urchristlichen Schriftsteller im Allgemeinen erstrecken, sondern auf einen Urchristen als Evangelienverfasser. Das Wesentliche betrifft also Evangelistenpsychologie. Das problematisch Wesentliche enthüllt sich als psychologisches Problem hinsichtlich urchristlicher Evangelienschreiber. Die Formulierung des aufgefundenen Zentralproblems ist nun nicht mehr schwer. Sie lautet: Ist es psychologisch möglich, dass im wirklichen Leben der Urchristenheit zwei Evangelisten, Matthäus und Lukas, einen dritten, Markus, in der Weise benutzt haben können, wie es nach den Vergleichsergebnissen der Fall sein müsste, wenn das kanonische Markus-Evangelium die Vorlage gewesen wäre?